Erster Josef kam nach Ägypten. Potiphar kaufte ihn von den Ismaelitern. Potiphar war ein wichtiger Beamter des Pharao. Zweiter Gott war mit Josef. Deshalb hatte Josef viel Erfolg. Er lebte im Haus seines ägyptischen Herrn. Drittes, sein Herr sah, dass Gott mit Josef war. Gott ließ alles gelingen, was Josef tat. Vierter, Potiphar mochte Josef sehr. Josef wurde sein Diener. Er wurde der Chef über das ganze Haus und den Besitz. Fünfter, von da an segnete Gott das Haus des Ägypters. Das geschah wegen Josef. Alles im Haus und auf dem Feld hatte Erfolg. Sechster, Potiphar gab Josef die Verantwortung für alles. Er kümmerte sich nur noch um sein Essen. Josef war sehr gut aussehend. Siebter, nach einiger Zeit wollte die Frau seines Herrn mit Josef schlafen. Sie sagte zu ihm, komm zu mir. Achter, aber Josef wollte das nicht. Er sagte zu ihr, mein Herr vertraut mir alles im Haus an. Neunter, ich habe hier so viel Macht wie er. Nur sie darf ich nicht haben, weil sie seine Frau sind. Ich will nicht gegen Gott sündigen. Zehnter, sie fragte ihn jeden Tag. Aber Josef hörte nicht auf sie. Er wollte nicht bei ihr sein. Elfter, eines Tages ging Josef ins Haus für seine Arbeit. Niemand sonst war im Haus. Zwölfter, da hielt sie ihn an seinem Mantel fest. Sie sagte, schlaf mit mir. Aber er ließ den Mantel bei ihr und lief weg. Dreizehnter, sie sah, dass er seinen Mantel in ihrer Hand gelassen hatte. Er war nach draußen geflohen. Vierzehnter, da rief sie die anderen Diener. Sie sagte, seht her. Dieser Hebräer wollte mich beleidigen. Er kam zu mir, aber ich schrie laut. Fünfzehnter, er hörte meinen Schrei. Da ließ er seinen Mantel hier und lief schnell weg. Sechzehnter, sie behielt den Mantel bei sich. Sie wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Siebzehnter, dann erzählte sie ihm die gleiche Geschichte. Sie sagte, der hebräische Sklave wollte mich schlecht behandeln. Achtzehnter, aber ich habe laut geschrien. Da ließ er seinen Mantel hier und lief nach draußen. Neunzehntes, sein Herr hörte die Worte seiner Frau. Er wurde sehr wütend auf Josef. Zwanzigster, Potiphar ließ Josef festnehmen. Er warf ihn in das Gefängnis für die Gefangenen des Königs. 21. Aber Gott war auch im Gefängnis mit Josef. Gott war gnädig zu ihm. Der Chef des Gefängnisses mochte Josef. 22. Der Chef gab Josef die Verantwortung für alle Gefangenen. Josef entschied alles, was dort passierte. 23. Der Chef musste sich um nichts mehr kümmern. Gott war mit Josef und gab ihm bei allem Erfolg.